Ja, hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Heute meldet sich wieder CIKOS aktuelle Information vom CIJE-Kolleg. Wir behandeln heute das Thema Erfolg. Ja, ein nicht ganz einfaches Thema. Wir beschäftigen uns wie immer in unseren aktuellen Informationen als Hörtexten mit Wortschatz, grammatikalischen Strukturen, wichtigen Verbstrukturen, Funktionsgefügen und, wenn zum Thema passend, mit Zitaten und Redewendungen zum Thema. Nun zum Erfolg. Der Erfolg oder Plural die Erfolge. Der Erfolg ist das meist gute, zufriedenstellende Ergebnis oder Endergebnis. Es ist der positive Ausgang mit aussichtsreicher Folgewirkung oder, einfacher gesagt, es ist gut gegangen. Es ist alles gut gegangen. Meist folgt der Erfolg, oder dem Erfolg folgt der Erfolg, doch ist die Gefahr des Absturzes umso größer, je größer der Erfolg. Auch mit dem Erfolg umzugehen, will erfahren sein und erlernt sein. Das Gegenteil vom Erfolg ist der Misserfolg. Vom Misserfolg zum Erfolg zu kommen, das ist ein harter und anstrengender Weg. Dann haben wir die Erfolgsaussicht oder die Erfolgsaussichten im Plural. Es besteht die gute Chance für den Erfolg, für den Gewinn und für den Sieg. Das Erfolgsdenken. Es ist das Denken auf den Erfolg. Hier ist das Denken auf den Erfolg fokussiert. Das Ziel des Denkens ist der Erfolg. Man will den Erfolg. Man strebt den Erfolg an oder man strebt nach dem Erfolg. Das Erfolgserlebnis. Man erlebt, man spürt das Glücksgefühl des Erfolgs. Das können Sie auch schön beobachten bei den Siegern, zum Beispiel den Goldmedaillen oder Medaillengewinnern bei Olympischen Spielen. Die Erfolgshascherei ist fast schon die Sucht, das süchtige Streben, den Erfolg zu haben und zu erreichen. Etwas erhaschen bedeutet etwas schnell ergreifend, im übertragenen Sinne schnell ergreifen, aufgreifen, aufschnappen oder auffangen. Dann haben wir die Erfolglosigkeit, trotz aller Bemühungen, trotz aller Anstrengungen bleibt der Erfolg aus, man ist erfolglos, man ist nicht erfolgreich, leider nicht. Dann kann etwas erfolgversprechend sein, das heißt, etwas verspricht den Erfolg, es besteht die gute Chance auf den Erfolg, das heißt, erfolgreich zu sein oder zu werden. Hier noch einige Zitate und Redewendungen zum Thema Erfolg. Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. Das meinte der amerikanische Autobauer Henry Ford. Ein Sprichwort lautet: Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Und Epikur meinte zum Thema: Kleine Seelen werden durch den Erfolg übermütig, durch Misserfolg niedergeschlagen. Und der deutsche Romanschriftsteller Hermann Hesse meinte zum: Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Wenn du Erfolg haben willst, begrenze dich, meinte Augustin Sainte-Beuve, französischer Schriftsteller. Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen. Und Goethe meinte zum Thema: Zu allem Großen ist der erste Schritt. Mut, Goethe. Liebe Studentin, lieber Student, alle Informationen zu diesem Podcast gibt es auf dafuz.wordpress.com. Dort finden sich Kontakt über E-Mail, Telegram, iTunes, Stitcher, RSS, Facebook und Twitter. Außerdem Patreon, um diesen Podcast zu unterstützen. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast, wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Weitererlernen der deutschen Sprache und sage Ihnen Tschüss.